WDR 5. Neugier genügt. Hallo zusammen. Am 6.5. ist in Bonn etwas passiert, wo wir nicht drüber hinwegschauen können. Und gestern haben wir die traurige Nachricht bekommen, die wir uns alle nicht erhofft haben. Mein Beileid geht an Familie, Verwandte, Bekannte. Als erstes muss man ja mal sagen, dass Bad Godesberg unter Schock steht. Weil man sich, glaube ich, nicht hat vorstellen können, dass so eine Grenze überschritten wird. Dass jemand geschlagen wird, ja. Aber dass, wenn man bewiesen hat, ich bin der Stärkere, ich habe den anderen zu Boden geschlagen, dass man dann noch einmal drauftritt. Das ist das, was so unfassbar und unvorstellbar ist. Das macht auch den Jugendlichen Angst, ja. Hier sind abends so viele Jugendliche unterwegs, die meistens nur Stress haben wollen. Also ich fühle mich in Godesberg abends nicht sicher. Sich auch so. Es sind ja jetzt auch öfter schon Vorfälle gewesen und meistens rufen wir unsere Eltern an, dass die uns hier abholen. Wir wohnen schon so lange hier und sowas ist noch nie passiert. Also da fehlen mir die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Tat mit solchen Folgen erschüttert das ganze Land. Wir trauern gemeinsam, weinen gemeinsam, gehen diesen schweren Weg Hand in Hand. Doch keiner. Die Nacht vom 6. auf den 7. Mai ist lau. Wie geschaffen für das Spektakel Rhein in Flammen. Auch Niklas P. chillt mit Freunden in der Rheinaue. Auf dem Rückweg wird er von einer Gruppe junger Männer attackiert, niedergeschlagen, schon am Boden liegend gegen den Kopf getreten. Eine Woche später erliegt der 17-jährige Realschüler seinen schweren Verletzungen. Den Beerdigungsgottesdienst in der Godesberger Kirche St. Marien eröffnet der Rapper Diaspora-Rap mit einem eigens für Niklas P. komponierten Sprechgesang. Solch eine Tat mit so einem Ausmaß ist nie wieder gut zu machen. Nie mehr, nein, nie mehr. Niklas P. wurde genau an der Stelle überfallen, an der sich Bad Godesberg in zwei Welten teilt. Zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite erstreckt sich zwischen Rhein- und Eisenbahntrasse ein Villenviertel mit prachtvollen Gründerzeitbauten, großzügigen Gärten, Alleen, Wohlstand. Wer die Unterführung nimmt, vor der Niklas P. ins Koma geprügelt wurde, landet im ehemaligen Knolleviertel, in dem einst kleine Handwerker ihre Betriebe hatten. An ihrer Stelle entstanden vor allem arabische Geschäfte und Kneipen. Handyshops, Shisha-Stuben, Ramschläden, Dönerbuden, Schnellimbisse. Überhaupt, das Stadtbild hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Nicht unbedingt zum Guten, so empfinden es die alteingesessenen Bad Godesberger. Und wenn Politik und Polizei nicht höllisch aufpassen, dann kippt die Stimmung bald. Unterschwellig gilt es hier schon lange. Also Bad Godesberg ist ein Stadtbezirk, der seit vielen, vielen Jahren in Transformation sich befindet, ja, der auch sehr stiefmütterlich nach dem Wegzug der Bundesregierung behandelt worden ist. Da haben wir keinen Fisch extra gekriegt auf unseren Teller. Nein, die Godesberger haben nicht nur keinen Fisch extra bekommen, wie es Bezirksbürgermeisterin Simone Stein-Lücke formuliert. Im Gegenteil. Sie wurden mit dem Wegzug der Bundesregierung um die Jahrtausendwende schlichtweg ihrer Identität beraubt. Schauspieler Rolf Mautz. Ja, Godesberg war immer vornehm. Die Godesberger haben immer von sich gesagt, wir aus Godesberg, wir sind was Besseres. Godesberg war natürlich eine reiche Stadt. Gab es sehr schicke, sehr feine Läden, in denen die Botschafter und Gattinnen der Botschafter und der Anhang, die kauften da ein. Und man begegnete da immer, das war sehr beeindruckend, Frauen aus Togo, große, schwarze Frauen, die in bunten Gewändern gekleidet waren. Das machte immer einen sehr exotischen und reichen, begüterten Eindruck. Das ist inzwischen anders. Heute trifft man in Bad Godesberg vor allem auf Menschen aus der islamischen Welt. Es ist schon befremdlich, wenn man in der Stadt, in der man geboren wird, wenn man da sehr, sehr vielen verschleierten Frauen begegnet, die teilweise noch Holzmasken tragen, goldene Holzmasken so vor dem Gesicht und voll verschleiert sind aus Saudi-Arabien, aus den Golfstaaten, aus Kuwait und auch sehr viele Marokkaner. Also wenn man da über den Theaterplatz oder überhaupt durch Godesberg durchgeht, wird das jeder feststellen. Das ist eklatant. All alteingesessene Godesberger fühlen sich nicht mehr zu Hause in ihrem Stadtteil. Außerdem haben sie Angst. Vor Überfällen, vor Gewalt. Diese Angst ist nicht unbegründet. Auch die Polizei beklagt, dass der Umgang in Bad Godesberg rauer geworden ist. Zahlen belegen dies. Laut Kriminalstatistik wurden im Jahr 2014 an die 200 Gewalttaten registriert. Im vergangenen Jahr waren es knapp 20% mehr. Es hat natürlich auch in Godesberg große Konflikte gegeben, dass vorwiegend marokkanische Schüler Jugendliche überfallen haben, Handys abgegriffen werden, Leute auch mit Waffen bedroht werden. Das kommt auch in Godesberg öfter vor. Es werden ja auch Geldautomaten in Godesberg gesprengt. In den letzten 3 Monaten, glaube ich, 4 Geldautomaten. Nachts um 3 Uhr fliegen die in die Luft. Oder sie fahren hier auf der Koblenzer Straße mal schnell mit einem dicken Bulli in ein Juweliergeschäft rein. Letztens waren wir in der Stadthalle. Das hat gedauert bis 10 oder bis 11 Uhr abends. Und dann wurden wir darauf hingewiesen, dass wir alle bitte nicht durch den Stadtpark nach Hause gehen sollten, weil da wieder 2 oder 3 Gangs unterwegs sind. Die Stigmatisierung macht viele Migrantenjugendliche wütend. Wie sie ihren Alltag erleben, können die Zuschauer in den Godesberger Kammerspielen derzeit im Theaterstück Nathan hautnah erfahren. Ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern in der Türkei. Meine Großeltern mütterlicherseits sind mazedonische Einwanderer. Meine Mutter ist sunnitisch, mein Vater alevitisch. Und meine Oma gehörte zu den ersten Gastarbeitern. In der Schule war ich die einzige Türkin. Ich habe nie gewusst, wo ich hingehöre. Ich bin kein Gangster, kein Killer und kein Dieb. Nur ein Junge von der Straße, es wird Zeit, dass du es einziehst. In Bad Godesberg gibt es nicht nur eine räumliche Distanz zwischen Villen- und Knolleviertel. Hier spalten sich Lebenswege, driften Zukunftschancen auseinander. Hier wird scharf getrennt. Zwischen Kindern nordafrikanischer Migranten, die mit ihren Familien in vernachlässigten Vierteln um Bad Godesberg herumleben, und den Gymnasiasten aus den vornehmen Wohngegenden, meist privilegiert und gut situiert. Wir haben 4 Privatschulen in Bad Godesberg, davon sind 3 in kirchlicher Trägerschaft. Und das heißt, dass eine bestimmte Klientel, das heißt also muslimische Jugendliche, sehr selten diese Schulen besuchen. Das macht diese Schulen attraktiv für Deutsch-Deutsche. Und dadurch sammeln sich diese Schüler mit Migrationshintergrund sehr stark an anderen Schulen. Und dadurch haben wir eine Trennung von Schülern hier in dem Stadtteil, die nicht gesund ist. Die Folge davon ist, dass Migrantenjugendliche und Gymnasiasten kaum noch Berührungspunkte miteinander haben. Und wenn sie dann aufeinandertreffen, knallt es häufig. Dann entzündet sich der Sozialneid der einen an dem elitären Auftreten der anderen und entlädt sich in Anmache und Prügeleien. Dann werden Handys abgegriffen, teure Markenklamotten geklaut. Für die Realschullehrerin Magdalena Winchenbach, christliche Sprecherin des Dialogkreises Christen und Muslime in Bad Godesberg, gehört das zum Alltag ihrer Schüler. Dieses Phänomen, dass man grundlos angemacht wird, dass man angepöbelt wird, dass da jemand ist, der Streit sucht, das ist das, was sie kennen. Das passiert ihnen im Bus, das passiert ihnen auf der Straße, damit leben sie. Das geht quer durch, das orientiert sich nicht an Deutsch oder Migranten, zumal das ja auch gar nicht unbedingt immer sichtbar ist. Wo kommt der her? Ist der hier aufgewachsen oder kommt der woanders her? Bisher hatte ich nie das Gefühl, dass meine ausländischen Wurzeln oder mein Aussehen negativ auffallen. Aber seit ein paar Monaten spüre ich die Abneigung und Angst der Menschen gegenüber jedem, der anders ist. Es ist verletzend und deprimierend, denn ich habe Deutschland immer für ein offenes Land gehalten. In und um Bad Godesberg gibt es Wohnviertel, in die traut sich selbst die Polizei nur mit Verstärkung. Gegenden, wo einst die kleinen Angestellten der Ministerien oder Botschaften lebten. Mit ihrem Wegzug nach Berlin wurden ihre Apartments frei. Nordafrikaner kauften oder mieteten sie. Die Kinder dieser Arbeitsmigranten chillen am liebsten im Bad Godesberger Kurpark. Warum? Das erklären sie am besten selbst. Man kann hier nur im Park hier sitzen, weil das so ein schöner Park ist. In Penfeld gibt es ja keine Plätze, wo man sitzen kann. Ich bin 17. Ja, wir sind hier so mit unseren Jungs, dann chillen wir, dann lachen wir und genießen vom Mittag die Sonne eigentlich. Wir wohnen ja nicht alle gleiche Ort, deswegen treffen wir uns dann hier. Ein paar wohnen halt Plittersdorf oder Heiderhof. Jeder, der in Goldsberg wohnt, geht in die Stadt und da haben wir uns halt kennengelernt. Wenn man sich trifft, telefoniert man und so. Man kommt hier einfach hin. Man kommt hier einfach hin und hier sitzen dann ein, zwei. Ich mache eine Ausbildung als Hotelfachmann. Also ich bin in die Schule gegangen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ab nächste Woche gehe ich arbeiten in eine Bäckerei als Aushilfejob erstmal. Ich bin Kurde. Ich bin Italiener. Ich bin Deutsch. Ich komme aus Albanien. Aus Ägypten. Nina Karimi, Semia Akyala, Damon Amir Arsalan Solfagari, Mirab Tunç, Nureddin Harach, Jasmin Murat, Sumeira Yilmaz. In Godesberg prallen all diese unterschiedlichen Nationalitäten aufeinander. Das geht nicht immer gut. Die Politik weiß das. Doch allzu lange hat sie weggeschaut, gehofft, dass sich die Probleme von selbst lösen. Einige der Alteingesessenen haben deshalb aus Frust eine eigene Partei gegründet. Ich bin der Juppi Schäfer, ein uralt Godesberger. Und ich bin gleichzeitig Vorsitzender der Partei für Godesberg, die Godesberger. Ich wohne auf der Bonner Straße und die Bonner Straße wird im Volksmund auch Bagdad-Allee genannt, weil hier halt so viele arabische Leute wohnen, kleine Geschäfte hier sind. Das fängt an mit arabischen Callshops, Wettbüros und es fehlt praktisch hier nur noch der Straßenstrich. Ich wohne also direkt auf der Bonner Straße und erlebe jeden Abend die Herzlichkeit des Orients, indem die Araber sich hier treffen und jede Nacht höre ich dann von meinem Tor Machalla, Halla, Halla. Und wenn man dann nachts das Fenster aufmacht und sagt, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein, weil ich will schlafen, mittlerweile ist es 12 oder 1 Uhr nachts, dann heißt es dann nur von da unten, von der Straße, willst du vor die Fresse, komm runter. Das ist also live von der Bagdad-Allee, Bonner Straße. Hallo Mama, chitori khubi? Chodafes. 2003 bin ich in die Bonner Straße gezogen, in ein sehr schön renoviertes Haus. Und mir gegenüber war ein sogenannter marokkanischer Kulturverein. Und die hatten die Angewohnheit, ihren Müll in den blauen Säcken einfach vor die Tür zu stellen. Bis die Ratten also bei uns im gegenüberliegenden Haus wohlgemerkt im Keller waren. Und da habe ich also mehrfach mich beschwert beim Ordnungsamt und habe den damaligen Stadtbürgermeister angerufen. Der wollte mit mir da mal hingehen, da ist aber aus Termingründen nichts raus geworden. Das hat mich maßlos geärgert, sodass ich dann Eigeninitiative ergriffen habe und bin dann mal rübergegangen und habe gesagt, also wenn jetzt der Müllsack, das waren meistens 3 bis 4 Müllsäcke, nicht verschwinden, innerhalb von 3 Stunden, dann würde ich das Ordnungsamt bestellen. Daraufhin ist der Ladenbesitzer hinter die Theke gegangen, hat sich einen Marmorstab geholt und hat gesagt, ich schlage dir Kopf kaputt. Rolf Mautz ist Schauspieler, gehörte lange zum Bonner Theaterensemble. Nicht nur sein Wohnumfeld auf der Bonner Straße hat ihn so genervt, dass er irgendwann aufgab und wegzog. Ihn ärgert vor allem, dass Bad Godesberg inzwischen als Salafisten-Hochburg gilt, als zentrales Agitationsfeld dieser Fanatiker. Und dass die Stadtverwaltung seiner Meinung nach dem Treiben zuschaut, ohne einzugreifen. So gegenüber der Initiative LIS, deren Gründer Abu Nagi ist laut Verfassungsschutz ein salafistischer Prediger. Samstags morgens stellt er sich häufig dreist auf den Theaterplatz von Bad Godesberg und verteilt kostenlos den Koran an die Passanten. Mautz wollte das nicht einfach so hinnehmen. Ich habe auf dem Theaterplatz in Godesberg 5 Vertreter von den Genossen angesprochen. Unter anderem auch der Abu Nagi. Da bin ich mit dem in ein ziemlich aggressives Gespräch gekommen. Da habe ich das Ordnungsamt angerufen und habe gesagt, hier wird der Koran verkauft von der Initiative LIS, die nachweislich dafür bekannt ist, dass sie Leute für den Dschihad anwerben. Wie verhalten sie sich dazu? Da haben die gesagt, ja, wenn die eine Erlaubnis dafür haben. Es sind 3 verschiedene Gruppen arabisch aussehender Menschen, die das Straßenbild von Bad Godesberg prägen. Zum einen die nordafrikanischen Migranten, die dauerhaft seit dem Wegzug der Bundesregierung in Bad Godesberg und den umliegenden Stadtteilen leben. Hinzu kommen seit kurzem Flüchtlinge, die Godesberg aufgenommen hat. Insgesamt 1,5% der 73.000 Stadtteilbewohner. Darüber hinaus gibt es noch eine dritte Gruppierung, mit der die Godesberger nur sehr schwer zurechtkommen. Was im Stadtbild natürlich sehr sichtbar ist, sie haben unsere Gesundheitstouristen, die in der Regel aus den arabischen Ländern kommen, aber auch aus Russland. Und das mischt sich alles. Als ich 1993 nach Bonn kam, habe ich hier das Waldkrankenhaus übernommen und hatten damals das faszinierende Umfeld, dass wir hier in Bad Godesberg 175 ausländische Botschaften hatten. Und Sie können sich vorstellen, dass natürlich aus den Botschaften viele Patienten kamen. Wir haben ja in diesem Umkreis von 6 Kilometern 9 chirurgische Häuser. Ich glaube, dass Bad Godesberg nach Tel Aviv die Stadt ist mit der größten Arztdichte. Medizintouristen. Ein Reizthema für die einen. Willkommene Einnahmequelle für die anderen. Professor Detlef Schröder. Die Länder, die Geld haben, schicken Familien mit dem kranken Patienten hierher. Also Sie können sich das so vorstellen, ein Kranker, 5, 6 Angehörige. Und der Staat bezahlt. Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Saudi-Arabien. Heute kriegt ein Angehöriger, der seine Frau aus Kuwait begleitet, nach Bonn zur Behandlung 10.000 Euro im Monat Taschengeld. Bei schönem Wetter sitzen arabische Frauen, voll verschleiert und nur mit Augenschlitz, schon mal im Godesberger Kurpark. Wenn man sie anspricht, zücken sie die neuesten iPhones, lachen, reichen das Telefon, eine Frauenstimme erklärt: Ja, da sind Patienten aus Kuwait, die kommen hier in Deutschland nur wegen Medizin und die kommen gerne nach Bonn. Rundgang mit einem pensionierten Feuerwehrmann durch Bad Godesberg. Mein Name ist Hans-Werner Schmidt, ich wohne in einer Wohnanlage von 170 Wohneinheiten in Bad Godesberg und ja, wir wohnen also mittendrin, haben also zurzeit 33 Wohneinheiten an den Medizintourismus, ich nenne es verloren. Bei uns gibt es also in der Tat ganz massive Störungen, nicht der Medizintourismus an sich, sondern das Verhalten der Touristen selber ist das Problem. Die Lebenshaltung von denen kann überhaupt nicht mit einem normalen Wohnumfeld standhalten. Bezirksbürgermeisterin Steinlücke kennt das Problem. Wir haben da spekulative Vermieter, die schlecht oder gar nicht renovierte Wohnungen aus den 60er und 70er Jahren dazu verwenden, unglaubliches Geld zu machen in kurzer Zeit. Es geistern Zahlen durch die Gegend bis hin zu 6.000, 7.000 Euro im Monat für eine ganz durchschnittliche 0815 Mietwohnung. Und da müssen wir ran, das hilft ja alles nichts. Und in dem Moment, wo wir mehr geeigneten Wohnraum schaffen für diese Zielgruppe, haben wir den ersten Schritt gemacht. Dieser erste Schritt wurde inzwischen getan. Ein klitzekleiner Schritt angesichts von über 1.000 Gesundheitstouristen pro Jahr. Im Zentrum von Bad Godesberg wird derzeit ein Boardinghaus gebaut, ganz auf die Bedürfnisse dieser Klientel zugeschnitten. Das soll entzerren, soll die Wohnviertel von einer Nachbarschaft erlösen, die sich so gar nicht an den Alltag der hiesigen Bewohner anpassen will. Und die Verdrängungseffekte durch Mietwucher eindämmen. Medizintouristen, die sich nur kurzzeitig in Bad Godesberg aufhalten, entsprechend desinteressiert sind an Integration und Kontakten. Jugendliche Migranten, die nicht wissen, wohin in ihrer Freizeit. Verschleierte Frauen, die das Stadtbild prägen. Salafisten, die ungehindert ihren Koran verteilen. Ganze Straßenzüge nach dem Eindruck der Alteingesessenen fest in arabischer Hand. Unterschiedliche Lebensgewohnheiten, die aufeinanderprallen. Von all dem fühlen sich die Godesberger mehr und mehr verdrängt. Der Tod von Niklas P. hat das Augenmerk der Medien auf dieses Phänomen gelenkt. Die Bonner Integrationsbeauftragte Coletta Mahnemann. Also mir ist wichtig, dass im Stadtteil die gegenseitige Ausgrenzung und so ein bisschen Abfälligkeit aufhört. Nach Anschlägen wie in Paris oder Brüssel müssen sich ganz normale muslimische Jugendliche und Kinder Kommentare anhören, die sehr verletzen und sehr wütend machen. Was haben eure Leute da wieder gemacht? Hast du eine Bombe in deinem Rucksack? Mensch, wir sind es satt mit euch Muslimen. Da sagen mir ganz normale, nette, junge Muslime, das kann ich nicht mehr aushalten. Wir sind immer alles schuld. Und da liegen die Nerven ziemlich blank. Das ist nicht gut. Das Wir und das Ihr, das ist in Bad Godesberg noch nicht behoben. Sorgen macht mir die Situation in Bad Godesberg schon. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.